Ba, ba, ba, ba, ba, ba. So. Jetzt muss ich. Oh. Das muss ich jetzt mal abschalten. So, die ersten Testversuche sind. Ach, was ein Quatsch. Die ersten Testversuche sind gelaufen. Kann ich den Testmodus rausnehmen? Und sind wir fast fertig für die Sendung? 1000 Mikes ist vorbereitet. Mein schweigendes Mehrheit-Emblem leuchtet mir entgegen. Ja, hatte ich klug geplant eigentlich. Der Plan war, und ich muss mein Mikro mal verstellen. Wir sind jetzt noch nicht live. Das ist jetzt so ein bisschen die 5 Minuten vorher, die ich mal den Hörern gönne, die nur Zeit für die Konserve haben. So. Ah, das Mikro ist wirklich super empfindlich. Das ist immer wieder so ein bisschen problematisch. Wenn es das aber nicht wäre, wäre es wieder audiomäßig nicht so gut. Was soll man machen? Wie man es macht, ist et verkehrt. So habe ich alle Seiten, die ich nachher brauche, offen. Ja. Ja, eigentlich hatte ich das relativ gut geplant. Der Plan war, das zwischen den Fußballspielen zu machen. Damit jeder in Ruhe Fußball gucken kann. Ich bin ja noch müde. Damit jeder in Ruhe Fußball gucken kann. Ja, und dann kam das Wetter. Flugmodus ein. Ja, das Wetter in der Ukraine. Es schüttete da aus Eimern, es blitzte, es knallte, es donnerte. Und so wurde das Spiel Ukraine gegen Frankreich. Ich glaube, die müssen sie fertig sein. Ja, fast eine Dreiviertelstunde später muss das ja fast gewesen sein, angepfiffen. Ja, was soll ich sagen? Und jetzt geraten wir genau in den Fußball rein. Na gut, am Anfang ist noch Pause. Da hört dann noch der eine oder andere zu. Und dann geht es dort weiter und dann schalten die ersten wahrscheinlich ab. Ist aber auch nicht tragisch. Also wollen wir realistisch bleiben. Weniger Problem. So, jetzt mache ich meine Gecko-Konferenz mal auf. Ja, und dann, na, 3 Minuten haben wir noch. Was gibt's sonst zu erzählen? Naja, wie ihr wisst ja, demnächst kommt dann unsere Lachgräfin. Die heißt nicht umsonst Lachgräfin. Ich glaube, das wird ein lustiger Abend. Leider hat sie die 10.000 jetzt nicht geschafft. Aber kann auch mal passieren. Oh, hat mich irgendwie da einer bei Facebook. Ja, Facebook ist auch so eine Welt für sich, die mich nicht unbedingt überzeugt, aber ja, manche sind halt auf Facebook groß aktiv und was soll ich sagen, da ist das dann ja auch okay, wenn sie sich denn wünschen, dass sie dort benachrichtigt werden. Ach so, jetzt habe ich wieder eine Freundschaftsanfrage, die bestätige ich grundsätzlich immer alle. Und wenn mir einer nervt, dann kann ich ihn immer noch rausschmeißen. Aber ich denke mal, bei eigentlich ist doch bei so einem sozialen Netzwerk das der Sinn der Sache. Ich habe ja erst so viele angefragt und haben mich ja doch gleich welche angeschwärzt, dass ich ja also nicht so viele, nee, dass ich irgendwie muss ich mich beschwert haben, dass ich ihn als Freund angefragt habe und er mich nicht kennt. Das ist natürlich auch verwerflich. Was soll ich dazu sagen. Okay, was ist das denn? Wie wird deine Partnerin aussehen? Und dann hat er hier so eine halbnackte. Na, ob er mit solchen Seiten lange bei Facebook überlebt, ich weiß es nicht. Okay. Ja, jetzt haben wir 49. Aber schnell mal Tee austrinken. Dann legen wir mal los und ja, mal sehen, was wird. Das Wasser nochmal bereitstellen. So, dann fangen wir mal an, damit auch unsere Live-Hörer dazukommen. So, dann sind wir mal wieder. Nein, heute bin ich am Senden. Das ist so eine ungeplante Sondersendung. Und oh, ich muss mal eben nochmal mein Mikro ein bisschen umbauen, damit ich nicht immer hin und her muss. Ist so ein bisschen ungeplante Sondersendung, weil es doch ein paar gab, die sich interessierten dafür, was man. Oh mein Gott, im Moment müsst ihr mal ein bisschen mit leben. Das ist so das Typische, wenn man live ist. Es geht immer irgendwas schief. So hoffe ich mal, dass es jetzt gehen wird. Ja. Dann wollten doch einige wissen, wie man das selbst empfunden hat in Schwerte. Und bevor ich das jetzt in einen Artikel, den ich sowieso nicht gerne schreibe, packe, dachte ich mir, ach, machst du mal lieber, ja, wie immer live. So, ich muss mal eben noch, also ich weiß auch nicht, heute bin ich ein bisschen, stehe noch ein bisschen neben mir hier. Ich war heute nochmal ein Powertrail machen, damit ich, der spielt nachher auch ein bisschen rein, damit ich auch weiß, wovon ich rede, musste ich auch mal einen machen. Also einen richtigen. Und ich habe wieder gemerkt, das wird nicht meins werden. Aber egal. Wir fangen mal ein bisschen der Reihenfolge nach an. Ich habe so ein paar Notizen gemacht. Die muss ich mir mal am Schirm holen. Okay, also ganz wichtig, ich spreche heute nur für mich. Ich habe das ja mit Traveling Jack gemacht. Beziehungsweise wir hatten ja dann auch den Techniker Tünnis dabei. Aber heute, das ist wirklich jetzt reine meine subjektive Ansicht. Also. Wir können das auch nur bedingt diskutieren, weil ich sage ja nicht, was ich argumentieren kann, sondern ich sage wirklich nur, wie ich so empfunden habe. Also da denkt bitte die ganze Sendung drüber nach, wenn ihr so lange zuhört überhaupt, dass es wirklich rein eine subjektive Sicht auf die Geschichte ist. Das möchte ich nur mal ganz klar sagen. Also Tünnis und TJ sind da raus, die haben hier einen eigenen Artikel geschrieben, die werden bestimmt auch noch ein bisschen was verpodcasten. Und für die spreche ich hier nicht und ich spreche auch nicht für Marco, sondern ich spreche hier für Debody und nur für mich. So, das ist wichtig. Und dann machen wir das Schleimen gleich am Anfang. Ich mag ja keine Schleim-Podcasts, aber ab und zu muss ja mal so ein bisschen Schleiming sein. Also ich habe das wirklich scharf unterschätzt. Ich hatte zwar die Idee, dass wir das machen und hatte Traveling Jack damals angesprochen, weil ich mir dachte, der passt ganz gut zu mir. Das dachte ich nicht nur, das hat sich eigentlich auch gezeigt. Und deswegen haben wir uns da getroffen und wollten mit meinem Equipment die Geschichte übertragen in Schwerte. Das hätten wir auch irgendwie bestimmt hingekriegt, aber das wäre bestimmt gruselig geworden von der Qualität. Dann kam Tünnis mit seinem Auto, wo eigentlich jeder, der sich mit Audio beschäftigt, glaube ich, Glücksschreie ausstößt, was da so alles drin ist. Und hat dann so ein ganz anderes Equipment rausgeholt. Das geht schon los mit 40 Meter Kabel, die ich ja nie gehabt hätte. Also ich habe halt eine relativ gute Ausstattung eigentlich für einen Podcaster, aber eben zugeschnitten auf mein Wohnzimmer, wo wir das mit Gast machen, oder auf mein Büro, wenn ich es mal alleine mache. Und ganz bestimmt nicht auf so eine Veranstaltung, wo ich mich dann noch an einen riesen Mischpult mit anschließen soll. Also danke nochmal, Tünnis, danke, TJ. Ich glaube, ohne Tünnis und TJs Unterstützung wäre das nicht so geworden. Das muss man mal ganz klar sagen. So, genug Geschleim. Kommen wir nochmal zu dieser Sendung. Eins muss ich gestehen, ich hatte das so schön zwischen die Fußballspiele gelegt, damit jeder in Ruhe Fußball gucken kann. Wenn das Audio mal einen Hauch schwankt, sorry, ich muss auf zwei Rechner gleichzeitig gucken und noch nebenbei den Fernseher ein bisschen im Auge behalten. Und jetzt raten wir doch voll in Fußball rein. Tut mir leid, konnte ich jetzt so kurzfristig nicht mehr ändern. Wer weiß, dass da der Himmel runterfällt ja, wo auch immer, in der Ukraine irgendwo. Ja, okay, aber kommen wir mal zur eigentlichen Gecko-Konferenz. Ja, ich möchte das so ein bisschen zweiteilen. Also nehmen wir erstmal die Konferenz als Event, nicht als Konferenz, sondern der Eventteil, also die Vorbereitung und das Event an sich. Da kann ich mal ganz, also ich lobe ja nun nicht wirklich so oft, aber da kann ich wirklich mal sagen, grandios vorbereitet. Man kam sich an jeder Stelle und bei jedem Helfer dieser ganzen Geschichte immer willkommen und gut aufgehoben vor. Das hatte so eine hemdsärmliche Herzlichkeit. Genau das, was mir beim letzten Schwerte-Event fehlte, was mir bei vielen Events mittlerweile, also bei diesen Mega-Events mittlerweile fehlt, weil es schwierig rüberzubringen ist. Das war genau das, was ich an so Events liebe. Da merkte man, dass von Geocachern für Geocachern absolut gelebt wurde. Also aber auch wirklich von jedem, den ich da getroffen habe. Ich habe ja auch mit ein paar von den Veranstaltern mich zwischendurch unterhalten können und die waren da alle mit Herz und Seele dabei. Ach, also das war wirklich, das hat einfach Spaß gemacht. So stellt man sich ein Event vor. Wirklich grandios. Selbst wenn mal was passierte, das Hauptzelt ist dann ja, das kann man bei TJ, also bei Traveling Jack ja auch nachlesen. Das Zelt, das brach dann kurz vor Beginn zusammen. Wir hatten die ganze Zeit schönes Wetter. Bis 5 Minuten vor Eröffnung, 15:30 Uhr, sollte dann die Einleitung gesprochen werden. Da kamen dann plötzlich so ein bisschen Regen und zwei richtige Sturmböen. Das Zelt mit dem einzigen Shop wäre fast weggeflogen. Und das Zelt, in der die Begrüßung stattfinden sollte, brach dann eine Stange, sodass das Zirkuszelt sich nach innen wölbte. Auch das kann man bei Traveling Jack auf dem Bild dann sehr gut sehen. Guckt einfach in seinem Blog, da werdet ihr das finden. Und das wurde kurz repariert, das war alles echt überhaupt kein Problem. Bei der Begrüßungsrede fiel dann immer noch das Banner hinten von der Wand auf den Nacken dessen, der die Begrüßungsrede hielt. Ach, und es war alles so, nee, es war einfach klasse, es hat einfach Spaß gemacht. Das hört sich jetzt so ein bisschen chaotisch an, war es überhaupt nicht, weil der Rest lief alles glatt. Essen und Trinken kein Problem. Selbst als es regnete, konnte man in das Haus da unten rein. Dieses Haus war komplett offen. Die Räume waren klasse vorbereitet. Die Workshops waren klasse vorbereitet. Also, das war echt ein klasse Event und für mich auch noch eins der wenigen Events seit längerem, wo das Essen sogar gut war. Sonst hatte ich immer so ein bisschen das Problem, dass das Essen bei den Events nicht gut war. Hier war es gut. Vielleicht nicht so gut wie bei den Schlemmerkescher, mit denen wir noch essen gegangen sind, aber auf dem Event selber super. Dann, ja, Freitag war es dann halt noch, also Freitag war es etwas leer, da waren wir relativ überschaubar. Da war fast mehr Orga-Team bei der Begrüßung als Zuhörer. Also ist ein bisschen übertrieben, aber es war wirklich dünn, was an Besuch da war. Aber das war auch okay, weil der Haupttag war Samstag und das war auch eigentlich, glaube ich, selbst der Orga vollkommen klar. Samstag wurde es dann auch erheblich voller, wobei der Event-Teil sozusagen schon gut besucht war. Da waren eine Menge Leute. Die Workshops waren schon wesentlich dünner. Und es gab auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Earth-Cache zu besichtigen, wo eine Führung drin gemacht wurde. Und selbst da wurde die Gruppe nicht so richtig voll. Also, das hat mich persönlich so ein bisschen enttäuscht, der Zuspruch. Ich persönlich habe so das Gefühl, ja, es war das Wochenende mit dem Brückentag, deswegen sind viele in Urlaub. Ja, weiß ich nicht, das haben andere Events auch schon gemacht. Und die Lage ist eigentlich klasse gewesen. Also man kommt ja von allen Himmelsrichtungen Deutschland relativ gut hin. Die Örtlichkeit war klasse. Es war ja teilweise schon absurd gut. Also ich meine, ein Shuttle-Service vom Parkplatz, der vielleicht 1 Kilometer entfernt war zum Eventort, kostenfrei natürlich, da fällt mir doch also fast nichts mehr zu ein. Wie will man das eigentlich überhaupt noch toppen, frage ich mich da. Also unglaublich. Und trotzdem, also ich habe, als das rauskam, dieses Event, immer gedacht, das wird mega. Da gibt es für mich gar keine Frage. Und war echt doppelt enttäuscht, wie wenig Zuspruch das Ganze kriegte. Bin ich auch immer noch ein bisschen enttäuscht, weil, ja, da sind ganz viele nicht gekommen und da gibt es auch bestimmt ein paar, die wirklich keine Zeit haben. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, um Gottes Willen. Aber da sind auch genug, die, ja, wir wollten und dann klappte das nicht. Oder die waren dann sonntags mal 1 Stunde da. Ist okay, die wollten halt den Punkt holen, die waren wenigstens da. Aber so Interesse an dem eigentlich, an dieser Konferenz teil, boah, war das dünn. Also deswegen sehe ich es auch lange, lange, lange nicht so positiv wie viele Blogs und auch Podcasts. Ich wünsche mir das positiv, aber ich sehe es nicht so positiv, weil es einfach zu wenig war. Natürlich wollen wir als Multiplikatoren das rumtragen, sonst würde ich auch nicht noch diesen zweiten Podcast zu diesem Thema machen. Das liegt mir auch im Herzen. Ich bin eigentlich eher ein Ökoterrorist, weil mich diese Öko-Seite gar nicht so sehr reizt. Also die Naturschutzseite, nicht Öko-Seite, Entschuldigung. Mich interessiert, dass das Hobby heile bleibt oder unbeschadet bleibt. Und dafür ist der Naturschutz mittlerweile einfach wichtig. Der Naturschutz ist mir gar nicht so wichtig wie das Hobby. Ich gestehe es. Also, muss ich einfach so sagen, ich will auch keinen Scheiß erzählen. Ist einfach so. Aber wenn der Naturschutz dazu dient, dem Hobby zu helfen, dann bin ich von mir aus auch Naturschützer. Also ich komme da ein bisschen von der anderen Seite, das muss ich einfach offen gestehen. Da versteht man die eine oder andere Meinung, vielleicht auch einfach mehr, die ich dazu habe. Ich sage mal, irgendwann kommt es so weit, dass ich gar nicht mehr in den Wald darf. Und das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Also, wenn der Wald irgendwann so belegt ist, dass es heißt, das Reh oder ich, ja, sorry, das Reh wird sowieso abgeschossen. Ist einfach so. Sorry, aber stehe ich auch zu. So, was habe ich noch? Also nochmal zum Event selber halt. Also der Event-Teil dieser Konferenz, grandios, klasse vorbereitet. Das hat Spaß gemacht, da war Platz genug. Das Essen war okay, die Getränke waren okay. Ach, die Orga hatte mal Angst, dass die Bedienung da zu langsam ist beim Essen. Vergiss es, das war alles klasse. Und ihr von der Orga ebenfalls. Also, nee, war einfach gut. So. Jetzt wollen wir mal ein bisschen zum Konferenzteil kommen. Das ist ja eigentlich das, wofür das Event veranstaltet wurde. Ach so, übrigens, am letzten Tag hatten wir uns noch drüber unterhalten. Da wurde ich auch nochmal gefragt, ja, was meinst du denn? Lohnt sich sowas nochmal zu veranstalten? Ja, auf jeden Fall. Ich würde alleine schon wegen dem Event-Teil kommen. Aber ganz ehrlich, ja, das würde sich immer lohnen. Denn auch wenn wir ein kleiner Teil waren, glaube ich trotzdem, dass das, ich glaube nicht, dass das dem Hobby die Fahrt an die Wand erspart. Ich glaube, dass wir trotzdem kommen. Weil einfach auf einen neuen, den wir überzeugen, ein bisschen nachzudenken, kommen 10 neue, die doof sind. Entschuldigung, das klingt jetzt wieder so abfällig, aber genauso habe ich das Gefühl, wenn ich das alles so im Internet auch mitlese. Ich habe auch gerade auf Facebook wieder so, ach, das kann ich nachher nochmal kurz drauf eingehen. Ich glaube, wie gesagt, das wird das Hobby nicht wirklich retten, aber vielleicht verzögert es ein bisschen. Und wenn es auch nur die geringste Chance gibt, also mich habt ihr mit dem Boot, ich unterstütze das gerne mit. Womit fangen wir an? Ich habe mir vorher ganz speziell die Workshops rausgepickt, die ich besuchen wollte. Ich wollte auch nicht Workshop um Workshop machen, das finde ich dann auch nicht sinnvoll, für mich jedenfalls nicht. Ich habe dann wollte da auch Freunde treffen, die Schlemmercacher sind gekommen, die sehe ich nun wirklich nicht so oft aus Stuttgart und da wollte ich natürlich auch das ein bisschen dafür nutzen, so dass ich das ein bisschen aufgeteilt habe und fange mal an. Als erstes habe ich mir angeguckt den umweltcacher.de. Das ist auf seine Seite, mittlerweile kenne ich sie jetzt auch, das ist www.umweltcacher.de zusammengeschrieben. Und der bemüht sich halt drum, die Verbindung Naturschutz, Geocaching herzustellen. Er hat auch einen wirklich schönen Vortrag gehalten. Leider haben wir ihn sehr oft unterbrochen. Er hatte so ein bisschen also bei dem ersten zumindest, so ein bisschen natürlich das Pech, dass da alles oder viele ältere Hasen saßen, die so ihre ganz eigene Sicht dazu haben. Da nehme ich mich jetzt um Gottes Willen nicht raus, im Gegenteil. Und er macht halt sehr viel auch mit Zitos, hat auch nochmal erläutert, was mir tatsächlich auch gar nicht so klar war, obwohl es natürlich einleuchtet, dass Zito nicht nur Müll sammeln ist, sondern Zito bedeutet auch mal einen Tümpel bauen oder so ein Naturschutzgebiet, so eine kleine Zone aufzuräumen oder zu peppen, indem da was gebaut wird. Also arbeiten für den Naturschutz, würde ich es mal nennen. Also nicht nur Müll sammeln. Und er hat auch auf seiner Seite, ich bin da gerade mal drauf. Natürlich ist auch Müllsammelzitos, aber er hat auch Naturschutzaktionen zum Eidechsenschutz in Hattingen hier zum Beispiel. Oder Blue Caching Camp von Bund Jugend mit der DLRG-Jugend. Dann hat er die Zitos mal ausgewertet, wie viel da sind. Und genau das war der Teil, wo ich mal dachte, ah, ja, aber das kann man jetzt blauäugig oder auch Statistik deuten, wie es einem gerade gefällt, nennen. Zählt er da mal auf, wie viele Zitos da sind und wie viele Leute etwa teilnehmen und. Und dass man das ja auch gut zur Außenwirkung nehmen kann. Mit der Außenwirkung zum Beispiel gebe ich ihm recht. Das ist absolut richtig. Das verkauft sich gut, aber da muss man schon vorsichtig mit sein, weil diese Zitos, ach sorry, ich habe auch schon welche mitgemacht. Dann wird ein Event veranstaltet und danach gibt es ein Zito. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch verboten, aber das war ja so. Da wurde dann gefeiert und danach wurde der eigene Müll aufgeräumt und das war dann ein Zito. Sorry, aber da Vorsicht, wenn man das jetzt als gute Leistung nach vorne schieben will, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also das Zweite ist einfach, ja, er kommt so ein bisschen aus der Umweltseite. Ich guckte mir das alles an. Für mich sind Zitos so, das ist für mich, die können von mir aus den gleichen Weg gehen wie Waymarks und diesen ganzen. Das hat für mich nur sehr, sehr bedingt was mit Cachen zu tun. Ich will das auch gar nicht schlecht reden. Wer da Lust hat, dann soll es doch machen. Und den Punkt soll er sich da auch verdienen. Das ist alles gar kein Thema. Aber für mich, ich will raus und in den Wald und Dosen suchen. Da halte ich halte Mysteries auch schon für überflüssig, dafür verstehen auch schon viele nicht. Aber Zitos halte ich fast für noch, ja, weiß ich auch nicht. Klar habe ich mir das Icon auch irgendwann geholt. Und ich glaube, davon leben die Zitos auch, dass jeder irgendwann sich mal dieses Icon holen will. Also fand ich gut seinen Ansatz. Ob er sich durchsetzen wird, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass er mit diesem Ansatz wirklich Geocacher findet, fängt. Vielleicht neue, aber so richtig alte, leidenschaftliche Geocacher, die haben keinen Bock, einen Tümpel umzubauen. Die wollen cachen, wenn sie Freizeit haben. Also ich kenne wirklich viele und ich, nee, da wirst du keinen von überzeugt kriegen. Obwohl ich dir die Daumen drücke und ich deinen Vortrag sehr gut finde und auch nochmal im Nachhinein sagen muss, sorry, wenn wir dich so oft unterbrochen haben. Aber es war halt auch eine interessante Diskussion, denke ich mal. Okay, dann kam als zweites für mich natürlich der absolute Höhepunkt des Ganzen, die Podiumsdiskussion. Die haben wir ja live übertragen. Da kam so ein bisschen Kritik per Twitter und auch per Mail. Und ich gestehe, ja, die Kritik, die da kam, habt ihr recht. Wir oder, na, ich habe das ja eigentlich vorangetrieben, so ein bisschen. TJ hat mich ja mehr unterstützt. Hab da was falsch eingeschätzt. Ich habe gedacht, okay, wir lassen unsere Mikros auch offen und wenn zu viel Lama-Kram dazwischen kommt, dann kommentieren wir das Ganze. Jetzt im Nachhinein weiß ich, okay, das hätten wir uns schenken sollen. Wir hätten 2 Stunden, also wir hätten uns rausschneiden sollen, sowohl das Geflüster als auch die eine oder andere Bemerkung. Dafür ein sorry, aber mein Gott, wir sind Amateure, wir lernen. Und ich glaube, so schlimm war es dann auch nicht. Wir haben uns ja doch einigermaßen zurückgehalten. Das eine Mal das ganze Zeit dieses Flüstern, da hatten wir einfach ein technisches Problem. Und das hat TJ mal eben on the fly repariert. Und da mussten wir uns ein bisschen kurzschließen. Aber wie gesagt, also wir lernen auch noch immer dazu. Ich weiß auch nicht, ob ich tatsächlich nochmal sowas übertrage, weil ich für mich festgestellt habe, dass ich equipmentmäßig gar nicht in der Lage bin, das zu tun. Da müsste ich mir wieder Tünnis holen. Und ich möchte ja nicht jedes Mal Tünnis nerven, wenn ich sowas machen will. Also um Gottes Willen. Aber wer weiß, vielleicht werden wir es nochmal machen. Beim nächsten Mal sind wir dann klüger. Wie gesagt, dafür nochmal sorry. Aber es war, glaube ich, trotzdem hörenswert. Die Podiumsdiskussion selber fand ich jetzt dann zum Beispiel nicht ganz so gut, wie viele auch hier geschrieben haben. Ja, der Ansatz war da. Aber erstmal war mir die Vorstellung sehr lange, weil es war ja nur auf 2 Stunden begrenzt. Das, eigentlich sollte es 1,5 Stunden nur dauern. Da ging schon viel von dieser Vorstellung runter. Da hätte man einfach, man hätte auch einfach sagen können, das ist der Jäger, das ist der vom Umweltschutzamt und ne, so in der Art. Fand ich jetzt persönlich ein bisschen lang. Und zum Zweiten fehlte mir einfach die Diskussion. Also ja, die haben alle was geredet und dann gab es so 3, 4 Fragen und dann war ja auch irgendwann schon Ende. Und bei den Fragen, das zog sich für mich durch die gesamte Konferenz, auch schon bei den Umweltcachern und auch am Sonntagmorgen gab es noch eine fantastische Reviewer-Fragestunde. Dafür nochmal echt Hut ab, StashLab und der andere Reviewer. Sorry, schlecht vorbereitet. Ich weiß jetzt seinen Reviewer-Namen nicht. Wir haben uns nachher noch so nett unterhalten. Der war mir echt sympathisch, der Mann und auch sein Mädel. Schönen Gruß auf eure Insel, falls ihr das dann hören solltet. Ich komme jetzt nicht auf den Reviewer-Namen, aber es war auch, die war noch klasse. Aber überall, sowohl diese Diskussion, also diese Podiumsdiskussion, als auch bei Umweltcacher, als auch bei dieser Reviewer-Fragestunde, stellt sich für mich mal eins raus. Die Leute hatten ganz, ganz viele Fragen, die jetzt mit Umweltschutz nichts zu tun haben und fingen damit immer wieder an. Also das artete bei der Reviewer-Sprechstunde sogar darin dann aus, dass dann da kurzfristig mal über die Qualität der Antennen der GPS-Geräte wirklich diskutiert wurde. Das ist ja auch okay, da kann man ja drüber reden. Aber an der Stelle zieht das Zeit ab, von wo man hätte mehr machen können. Also das ist alles nichts Böses. Also jetzt bloß nicht, dass sich jetzt einer wieder beleidigt fühlt. Das ist ja auch so ein Punkt, den man auch auf der Konferenz in meinen Augen sehr merkte. Ich nehme mich da gar nicht aus. Wir haben einfach in dieser Community extrem viele Lautsprecher, Selbstdarsteller, wie immer man das nennen möchte. Wie gesagt, ich nehme mich da gar nicht aus, um Gottes Willen. Aber jeder, anstatt mal jetzt zu diskutieren oder in diese Diskussion einzusteigen, wird dann lieber nochmal erzählt, was man selber alles schon geleistet hat. Das ist echt immer schwierig bei den Geocachern, aber auch da werden wir bestimmt irgendwann besser. Also von daher die Podiumsdiskussion, okay, ihr könnt sie selber hören, zieht euch raus, was ihr braucht und sie. Ich fand den letzten Teufelstalk da sehr, sehr schön. Auch wenn du wieder ein bisschen quietschen irgendwie da drauf hattest, hörte sich im Auto ein bisschen merkwürdig an, war aber diesmal trotzdem top. Da fand ich die Aussagen aber sehr gut. Da konnte man was rausziehen, stimmt, sehe ich auch so. Und eine ganz, ganz wichtige Aussage vom Teufelstalk. Oh, übrigens, Frankreich führt jetzt 2-0 gegen die Ukraine. Tut mir leid, dass ich jetzt hier doch in diese Fußball reinkomme. Wo war ich bei dem Teufelstalk? Er brachte das gut auf den Punkt. Genau das, was jetzt auch bei der EM überall auf diesen Trikots oder irgendwo steht. Respekt, das ist so ein Zauberwort, das uns echt fehlt in der Community. Einfach Respekt vor Eigentum, vor fremdem Eigentum. Und auch ein bisschen Respekt vor der Natur, Tieren und Wald. Ich glaube, wenn wir schaffen, diesen Respektgedanken oder auch ein bisschen Rücksicht, wie immer man das nennen möchte, in die Community zu tragen, kommen wir viel, viel weiter, als alle zu Naturschützern bekehren zu wollen. Schön, wenn sie das auch werden, keine Frage. Aber manchmal wird es einfach reichen, wenn der da was in den Wald legt, mal 2 Minuten drüber nachdenkt, was er genau damit anrichtet. Das fehlt mir ganz oft. Also von daher den Teufelstalk empfehle ich diesmal. Ich empfehle sonst keine anderen, das wisst ihr selber, aber diesmal ja. Mit Blue Trido, glaube ich. Ich weiß nicht, mit wem er als Gast war. Aber das fand ich sehr gut diesmal. Das brachte es echt schön auf den Punkt. Okay, was haben wir noch? Die Attenz hatte ich angesprochen. Optimale Lage, optimaler Zeitraum. Und danke, John. Ich soll das mal mit vorlesen. Hat Schiebsask mir geschrieben, hat sie recht. Fußball, was ist das? Dieser Podcast ist eine viel bessere Alternative. Das lese ich natürlich auch doppelt gerne vor. Okay, ja, wie gesagt, war ein bisschen wenig Attenz, da hätte ich mir viel, viel mehr erwartet. Man könnte fies sagen, ja, das war so ein Event, wo der Konferenzgedanke im Vordergrund stand, da hätte man mal ein bisschen mitmachen müssen und schon kommen die Geocacher nicht mehr. Ganz ehrlich, der Gedanke kam mir wirklich so. Also, da hätte ich mehr von euch erwartet. Sorry. Ja, ich glaube, ich rede mich heute hier um Tausende von Hörern. Achso, so viel haben wir gar nicht. Ich rede mich heute um alle Hörer, die wir haben, aber es hilft nichts. Dann haue ich halt zum letzten Mal mit drauf. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es wirklich was bringen wird, weil von 10, die wir überzeugen, gibt es 100 neue, die da drauf scheißen, auf gut Deutsch gesagt. Und die alten Hasen, ich sag einfach mal, ich kenne genug, wo ich weiß, die interessiert das überhaupt nicht. Das merkte man auch. Da war nicht viel an alten Hasen zu sehen auf diesem Event. Das ist sowieso was, was dem Event, wie soll ich sagen, gut getan hätte. Da waren zu wenig, da waren schon eine Menge Multiplikatoren da, da waren diverse Blogschreiber da. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie verbreitet die sind, also wie viele Hörer die so oder Leser die so haben, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber ich meine, jeder, der lang genug dabei ist, weiß, das geht schon mal los. Podcast Nummer 1 sind die Dosenfischer. Das ist einfach so, die hören alle. Und ja, die waren schon mal nicht da. Das ist jetzt gar kein Vorwurf oder so, um Gottes Willen. Also bloß nicht falsch verstehen. Aber das wäre der Multiplikator Nummer 1 gewesen, den man schon mal gut hätte brauchen können. Die waren halt nicht vor Ort. Zeitmäßig, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist auch überhaupt kein Vorwurf oder irgendwas. Also bloß jetzt nicht falsch deuten, sondern ist es einfach ein Sachstand. Das war einfach so. Bei den Podcasten, gut, dann bin ich wenigstens als einer da gewesen. Das hat sich dann auch gut verbreitet. Die anderen unterstützen das ja auch gut. Dank dem Teufel nochmal. Und dank den vielen Blogschreibern, die da auf uns verlinken. Und zwar nicht, weil ich jetzt so viele Zugriffe habe. Also sorry, aber die waren mir noch nie so wichtig. Sondern einfach, weil das sich dadurch verbreitet. Das finde ich schon mal sehr gut. Gut, und dann hätten wir halt noch alte Hasen gut getan, dort zu treffen. Das war mir auch ein bisschen zu wenig, weil über die verbreitet sich natürlich auch viel. Es ist ja, ich weiß, die Zahlen zählen alle nichts, aber wenn du auf ein Event kommst und hast ganz, ganz viele Fans, ja, dann bist du schon mal der, den die Newbies ansprechen oder angucken. Das ist einfach so. Und wenn du dann so einer das verbreitet, bringt das einfach nochmal einen Schlag mehr. Sehe ich jedenfalls so. So, John, was hast du? Das Hauptproblem ist, dass eigentlich nur die hingehen, die sich grundsätzlich schon für das Thema interessieren. Und die benehmen sich auch so schon ordentlich. Das ist genau das, was ich auch gesagt habe. Das habe ich vorher gesagt, das habe ich auf dem Event gesagt und das sage ich auch jetzt noch. Da gebe ich dir erstmal recht. Aber was ich mittlerweile auf den Reaktionen danach jetzt gesehen habe, ich habe extra eine Woche gewartet mit diesem Podcast, um das alles mal sacken zu lassen und so ein bisschen zu sammeln, was passiert da jetzt. Nee, also ich lese jetzt plötzlich in allen Blogs doch mal einen Hinweis da drauf, in den Podcasts höre ich dann Hinweis drauf. Und ja, es waren tatsächlich nur die, die sich dafür interessieren, stimmt, absolut. Aber da waren doch dann nicht, mir fehlten eben die ganz, ja, großen, wie soll ich das sagen? Es fehlten mir zwar noch ein paar mehr, aber so, nee, habe ich schon gemerkt, dass die Leute das doch so ein bisschen nach draußen tragen. Und das finde ich klasse. Also ich habe mich sozusagen ein bisschen belehren lassen. Ich glaube immer noch, dass wir an die Wand fahren werden, weil wir das nicht in den Griff kriegen insgesamt. Aber ich glaube schon, dass das ein Stück weit was bewegt hat. Das muss sowieso jetzt mal der Sommer zeigen. Da kann man erst im halben Jahr, glaube ich, nochmal ein Resümee ziehen. Aber ich glaube trotzdem, das hat was bewegt und werde selber versuchen, da auch mit am Ball zu bleiben. Ich hoffe auch, dass die, also im Prinzip müsste man so eine Veranstaltung einmal im Jahr machen. Tatsächlich, finde ich schon. Vielleicht ein bisschen konzentrierter, nur an einem Tag und dann wirklich die Workshops hintereinander weg und den Eventteil rauslassen, dass also wirklich nur die kommen, die das auch interessiert. Und aber vielleicht begleitend dazu so eine Art Newbie-Teil, wo man, also man muss so ein bisschen, ich finde, man muss so ein bisschen wegkommen mit dieser Konferenz vom reinen Naturschutz hin zu so einem Gemisch aus Naturschutz und gesundem Menschenverstand. Also die Leute, die man mit Naturschutz nicht kriegt, dass man sagt, hör mal, Newbie, dies und jenes solltest du von vornherein beachten. Also ist, ich habe es früher immer gesagt, das darf gar nicht passieren, aber doch, es muss echt so eine Art, die Schule ist das falsche Wort, aber man muss sie tatsächlich ein bisschen an die Hand nehmen, sonst kriegen wir immer größere Probleme. Die Realitäten holen mich da rein, ehrlich gesagt. Ich rede halt das Gegenteil wie vor einem Jahr, aber man entwickelt sich halt auch weiter. Ja, was haben wir noch? Ja, das hatte ich, was ich gesagt habe, brachte mit Sicherheit viel, brachte mit Sicherheit viel, aber zu wenig insgesamt. Aber da, wie gesagt, da können auch die Veranstalter nichts für. Die haben wirklich also einen genialen Boden geschaffen, dass viel gemacht werden konnte. Was da letztendlich bei rauskommt, hätten sie sowieso nicht beeinflussen können. Das liegt an den Leuten und nicht am Veranstalter. Das muss ich noch mal ein paar Mal erwähnen, weil diese Orga fand ich wirklich grandios, also auch unsere Übertragung. Wir haben einen Schein gekriegt, da mit dem Auto hochfahren zu dürfen. Wir sind an das Mischpult mit angeschlossen worden. Wir durften in dieser Küche sitzen, wo auch die Gewinne stehen. Hätte ich mir das Montana mitnehmen können, fällt mir jetzt ein. Naja, also uns wurde da echt alles zur Verfügung gestellt. Das war einfach, das war klasse. Man fühlte sich echt willkommen. Also das. Ich würde sie mal vergleichen mit den irischen Fußballfans. Wer Fußball guckt, weiß, was ich meine. Und die anderen können sich's vorstellen. Also es war wirklich, es war ein tolles Event. Und nee, weiß ich auch nicht. Ich weiß noch nicht, ob man es wiederholen kann. Ja, vielleicht wirklich jährlich. Muss man mal drüber nachdenken. Oder es drüber einfach sacken lassen. Wer es auch sehr schön auf den Punkt gebracht hat, die haben auch drüber gesprochen, haben es auch sehr positiv aufgefasst, war unser Geocaching-Podcast Münsterland mit Nairalf und Kuwaldi. Und den schönsten Satz fand ich, am Ende sagten sie es, glaube ich, irgendwann, es war ein Anfang. Und das bringt's auf den Punkt. Es hat ja irgendwie schon ein, zweimal vorher was gegeben, aber dies war für mich auch so ein Anfang, weil doch. Also doch schon eine gewisse Anzahl an Leuten, die das verbreiten, da waren und ich mir vorstellen kann, dass das was bewirkt. So, jetzt muss ich mal was trinken. Ja, also diese Alleine-Podcasts sind ja auch gruselig, ey. Dass ihr euch die anhört. Respekt. Ja, aber da lebe ich ja von, sonst wird es ja keinen Spaß machen. So, und ich habe mir mal zwei Caches rausgesucht, wo ich so denke, die passen so ein bisschen auch in dieses Thema. Die sind mir jetzt zuletzt wieder aufgefallen. Das eine ist, der heißt Hoch hinaus und der ist GC 3 N wie Nordpol 5 G wie Gustav 5. Also GC 3 Nordpol 5 Gustav 5. Der heißt Hoch hinaus und da merke ich so, ja, ein gewisser guter Schritt ist getan. Ah, genau, das habe ich auch noch vergessen. Da wurde auch in der Reviewer-Sprechstunde nochmal deutliche Worte gesprochen. Und auch, das zog sich auch so ein bisschen durchs Event, dass die Selbstregulierung extrem wichtig ist. Dass die Reviewer nicht unsere Schutzengel oder sowas sind, sondern wir müssen schon selber was tun. Und dass man endlich mal von diesem dämlichen, sorry, aber von diesem dämlichen Begriff, den uns die Hand wegkommen muss. Da wird immer gleich von Denunziant gesprochen. Nein, das ist Quatsch an der Stelle. Denunziant Sorry, aber da wäre ich immer ein bisschen stinkig mittlerweile, weil da wird den Leuten was unterstellt, was Quatsch ist. Ich habe es echt mal nachgelesen, weil ich muss auch wissen, worüber ich rede, wenigstens. Unter Denunziation versteht man die häufig anonyme und/oder öffentliche Beschuldigung und Anzeige einer Person oder Gruppe aus nicht selten niedrigen persönlichen oder oft politischen Beweggründen. Ich will jetzt gar nicht noch weiter darauf eingehen. Das ist einfach Quatsch. Wenn einer einen Cache legt in der Zone, wo er einfach nicht hingehört, dann ist das SBA oder eine Mail an den Reviewer kein Denunziantentum, sondern es ist einfach eine Selbstreinigung der Community. Mein Gott, da muss man doch mal was einschreiten dann. Also da, sorry, da aber widerspreche ich allen, die immer gleich davon, ah, nee, der Blockwart und ja, was denn? Wollen wir lieber zugucken, wie wir immer weiter an die Wand fahren, weil ein paar Schwachköpfe meinen, sich über jedes Gesetz und wirklich alles hinwegsetzen zu müssen. Ah, da könnte ich es kotzen kriegen. Sorry, jetzt kommen wir mal in den Mecker 10 Minuten, aber die müsst ihr, die kennt ihr ja. Also wir hatten hier diesen Cache, den ich eben vorgelesen habe. Da, wenn man die Note so verfolgt, der erste schrieb schon, das ist nicht die erste Dose, die an dieser Location liegt. Da gab es vorher wohl schon zwei, drei und die alle mit behördlicher Aufforderung entfernt wurden. Wurde auch gleich Needs Archiv gelockt. Mit der gleichen Begründung, also man konnte es nachlesen. Also ohne böse Worte, sondern es wurde einfach gesagt, Mensch, hör mal und so, ne? Und am gleichen Tag kam dann noch FTF. Und das ist das, was ich meine. Sorry, Jungs, da ist der erste mit 474 Founds, also ja, der ist noch nicht lange vielleicht dabei, aber er hat auch nicht so wenig Founds, läuft dort trotzdem hin. Die Logs hat er natürlich erst zu Hause dann gelesen, ist klar. Und entscheidend ist dann auch der letzte Satz von ihm. Egal, wir waren heute das erste Mal da. Genau, das entscheidende Punkt an der Stelle. Kein Respekt, sondern egal. Ich will diese Dose, interessiert mich doch nicht, was da ist. Ja, wenn ich im Moment ein bisschen lauter werde, sorry, aber ich werde schon wieder stinkig. Dann kommt Ona, der schreibt, liebe Cacher, dieser Cache ist weder ein Cache, wo geklettert werden muss, im Fluss etwas gesucht werden muss oder etwas in der Fauna und Flora versteckt ist. Es handelt sich lediglich um einen Mikro, der auf einem sicheren Terrain, ja stimmt, ist auch ein Privatterrain, nicht im Naturschutzgebiet, nicht im Gebüsch, nicht erklettert werden muss. Wir stören dabei keine Tiere oder treten Pflanzen kaputt. Er befindet sich da, wo sowieso Menschen sind. Von daher einfach erstmal suchen, bevor ohne Hallo und Tschüss bemängelt wird. Es wurde nicht einfach so bemängelt, es wurde sogar aufgeführt, dass dort die Behörden das nicht möchten. Aber es fehlt wirklich jedweder Respekt. Es ist scheißegal, das ist zwar Privatländer interessiert, wie man Gast da hinlegen, also lege ich ihn da hin. Ehrlich. Dann wurde nochmal und immer noch höflich erstaunlicherweise, das ist etwas, was mir sehr gefällt, dass hier höflich geblieben wurde, darauf hingewiesen, warum der da nicht zu suchen hat. Dann kam auch der nächste SBA mit der gleichen Begründung. Dann kommt erstmal wieder der nächste, der Hilfsbremser, ja. Nicht nur Bremser, das ist irgendwas anderes auch noch Hilfs. Aber ungeachtet der Diskussion um die Dose habe ich schon in den neuen Ort, bla bla. Genau, ungeachtet drauf geschissen. Ist doch egal, ob man dahin darf oder nicht. Dahinter gleich der dritte. TFTC, coole Sache. Ja gut, das sind nur wieder 10-Jährige. Dann der nächste Needs Archiv. Und dann Gott sei Dank. Kommt dann eigen Gott und hat den dann archiviert. Also, oh. Dahinter kommen dann noch wieder irgendwelche Entschuldigungen, warum man ja das trotzdem gemacht hat und Reitnot und bla und oh. Es ist echt absurd. Ja, also Rock Johnny, da komme ich gleich noch zu. Lass mich diesen noch zu Ende. Das finde ich gut, den habe ich mir nämlich auch ausgesucht. Aber lass uns diesen noch mal gucken. Also wie gesagt, es kommen dann noch einige Reitnotes und dann kommt noch ein Found-It, egal, ist schon dicht, bevor die Dose wieder entfernt wurde. Das heißt, die war schon disabled, habe ich diesen schnell noch mit dem Hilfsbremser gesehen. Ihr seid sowieso so Hilfsgesichter, ey. Danke fürs Zeigen. Ja, aber da wurde überhaupt nichts gezeigt. Oh. Also, das ist für mich, wo ich sage, deswegen wird unser Hobby an die Wand fahren, weil solche Schwachköpfe unterwegs sind. Das heißt, ihr habt jetzt in diesem Fall tatsächlich schon fünf, sechs Bekehrte, die auch sagen, nichts ist hier Denunziant, sondern das gehört so, das ist schon okay. Aber da sind wieder drei, die ihn trotzdem machen und da ist ein Owner. Ja, das ist zwar Privatgelände, aber ich lasse den da trotzdem mal liegen. Ist ja trotzdem nicht so schlimm. Also, das, ja. So, jetzt muss ich mal eben. Oh, was? Also ein Programm, das ich wirklich langsam, aber sicher hasse, ist dieses, was man da, Evernote. Das verschwindet bei mir immer vom Rechner selbstständig. Das ist also gut. So, da habe ich mir noch welche abgelegt. Genauso Rock nehme ich erstmal, was gerade schon von John im Chat erwähnt wurde. The Rock ist nämlich genau auch so ein Teil. Da hat der Owner das Ding, hat immer gesagt, dass der Landwirt, auf dem dieser Block da steht, dass der Probleme damit hat, wenn zu viele kommen und dass der ein bisschen launisch ist und man deswegen in kleinen Gruppen dahin gehen soll. Und an einem Tag ging er wohl hin und da standen dann 17, in Worten 17 Kescher, um den zu besteigen. Wie, sorry, blöd muss man eigentlich sein, um mit 17 Mann einen empfindlichen. Die hätten ja kein Seil mehr gebraucht. Die hätten ja auch eine Menschenleiter bilden können, ey. Boah. Dann hat er das Ding disabled. John schreibt es auch gerade. Seit 18. März disabled. Und das Ding wird ununterbrochen gelockt. Da wird so noch gepöbelt, ey. Da wurde noch, ja, und das ist ja bla. Und wir sind ja alleine da gewesen. Und dann gibt es ja keine Probleme. Jetzt hat der Owner endlich mal die ganzen Notes gelöscht, hat gesagt, diskutiert bitte woanders, das ist kein Diskussionsforum. Gott sei Dank. Aber es geht weiter. Die Leute cachen weiter und beschweren sich und es ist überhaupt keinerlei Einsicht da. Und das ist das, wo ich echt Schmerzen kriege. Also, solange wir solche Beknackten dabei haben, das ist dann, das passt mir in meinen Augen auch schon zur Gecko-Konferenz, weil die den gleichen Weg ja gehen. Solange es so Leute gibt, die so völlig auf alles scheißen, die scheißen auch genau auf den Naturschutz. Weil wir müssen uns einfach langsam an Regeln halten, Kinders. Es wird nicht mehr gut gehen auf Dauer. Wir sind nicht mehr nur ein paar. Und Gott sei Dank ahnte ich wohl irgendwie. Das macht wohl dann auch die Erfahrung, dass das irgendwann mal gelöscht wird, was da so alles drin steht. Und habe mir das in Evernote gepackt hier. Da war nämlich auch noch so, also es war jede Menge Found-It mit Bildern und also zusammen mit dem Dream Team, Fanta 3, die spanischen Jäger, LePage 44, Wolf G250, EB Stefan. Also so eben mit 10 Mann mal wieder hin da. Obwohl der Owner schon klar formuliert hat, nicht mit so vielen. Alle hin, ist egal, dickes Hemd, dicke Hose, Fuchsschwanz dran, Scheiß auf die Leute. Genau, und dann hat er hier, nee, am 18.05. hat er ihn wieder disabled. Das muss ich mal zuschreiben. Ich sitze gerade mit offenem Mund vor meinem Rechner und lese die Log des gestrigen Tages eintrudeln. Auf einem Foto habe ich 17 Personen gezählt, die am und auf dem Pfeiler stehen. So schön es ja auch ist, dass der Cache so beliebt ist, aber das geht leider so nicht weiter. Der Cache entsteht, fällt mit der Laune des Bauern, der bislang unser Treiben toleriert. Ich befürchte aber, dass das aufgrund solcher Massen, wie sie gestern vor Ort waren, nicht mehr ewig der Fall sein wird. Dafür müssen wir ein regulierendes Mittel finden, das Massenaufläufe verhindert. Allerdings weiß ich da noch keinen Rat. Sie haben Ihnen den Kalender auch vorgeschlagen? Vergiss es, haben wir hier auch gehabt. Kam gleich der erste Korinthenkacker, ging trotzdem hin und schrieb, ja, hat ja nicht jeder Zeit, sich vor einen Kalender einzutragen. Nee, ist klar, wenn man zum Geschirrspülen eingeteilt ist, weiß man nie, wann man dran ist, ey. So, dann geht's so weiter. Und dann kommen die Notes. Von denen, die da waren, die große Schreiber, muss man ja nicht hin. Ja, super. Noch schön Öl ins Feuer. Ich fange auch schon wieder an, mich viel zu sehr aufzuregen. Und dann kommen wieder jede Menge Found-its. Es interessiert keine Sau, dass der Owner sagt, bitte nicht dorthin. Ganz im Gegenteil, da werden noch TBs reingeschmissen. Und dann möchte ich mal einen besonders in dem Fall erwähnen. Ich weiß, der redet nicht gern über das Hobby und der möchte auch bestimmt nicht erwähnt werden. Dafür kenne ich ihn lang genug. Aber ich muss es mal vorlesen, weil ich finde es klasse. Sobo hat sich zu Wort gemeldet und das ist genau das, was ich meine. Wenn mal einer so wie Sobo mit 22.483 Founds verschreibt, hören einfach noch ein paar andere hin. Irgendwie kapiere ich nicht, wieso etliche Teams diesen Cache machen, obwohl er temporär disabled ist. Haben die eine Sondervereinbarung mit dem Landwirt geschlossen oder wollen sie, dass der Cache möglichst schnell archiviert wird? Mit dieser Nach-mir-die-Sinnflut-Mentalität schaden sie allen, die auch vorhaben, diesen Cash noch zu machen. Vielleicht hilft es, wenn die Zweier-Migros die viel feinere Dose erstmal einsammeln, damit Ruhe einkehrt. Danke, Sobo. Nochmal vielen Dank, Sobo. Endlich mal einer von den Riesenfoundern, der mal was dazu sagt. Muss ich mal so sagen. Was schreibt Heckenländer? Das zeigt doch nur eines: Es gibt keine Community. Ah, es macht jeder, was er will. Das wird nichts mit Selbstreinigung. Kalender würde es etwas verbessern, John. Ja, das stimmt, aber auch nur bedingt. Das, wie gesagt, das kenne ich hier aus der Umgebung. Da gibt es dann immer Korinthenkacker, die halten sich wieder für so wichtig, dass sie sich in den Kalender nicht eintragen. Ja, das ist einfach. Beim Cashen werden. Eigentlich ist es ja schön, dass beim Cashen Erwachsene wieder wie Kinder werden. Die Reaktion auf Somos Log waren aber schockierend. Ja, nee, null Einsicht, klar. Sag ich ja. Die Leute werden echt beim Cashen wieder wie Kinder, aber leider auch in jeder Art und Weise. Das heißt, die werden unflätig, die benehmen sich wie die letzten Idioten. Es wird sofort beleidigend jetzt sage ich Idioten, sag, dann wird beleidigend. Ja, seht ihr, ich mache da auch noch mit. Nee, aber so jetzt grünes Forum, da schafft man nicht eine Seite ohne irgendein Schimpfwort. Also weiß ich auch nicht, was da los ist. Und das ist auch der Punkt, wo ich sage, wir brauchen nicht nur die Gecko-Konferenz, die ist schon gut, wir sollten die erweitern um so eine Art Ethik-Konferenz. Das heißt, Naturschutz und Ethik sollten wir beides schulen. Das könnte vielen helfen. Ha, so, jetzt geht's mir besser. Community wollte ich noch was zu sagen. Das fiel mir auch auf der Konferenz auf. Es wird immer ganz, ganz viel von Community gesprochen. Wir müssten, glaube ich, mal irgendwie definieren, was die Community eigentlich sein soll. Und zwar habe ich immer das Problem, für mich ist die Community nicht alle Geocacher, weil das ist keine Community, das ist gar nichts. Das ist noch nicht mal ein loser Zusammenschluss. Da laufen nämlich ganz viele Individualisten, manchmal auch Familie, manchmal Gruppen, alles Mögliche, jeder anders, irgendwo rum und sucht irgendwas. Das hat für mich nichts mit Community zu tun. Wenn überhaupt Community, dann ist es vielleicht, könnte man sagen, diese kleine, in meinen Augen immer noch im Promillebereich befindliche, vernetzte Geschichte. Das heißt, die Podcaster, die Blogger, die YouTuber und die, die das konsumieren. Und ich glaube, das sind immer noch sehr wenige. Ich habe jetzt gerade die Hörerzahl vom Münsterland gehört, von dem Geocache Münsterland. Die sagten, sie haben jetzt 1500 Zuhörer. Dabei ist das für mich vom Hören her ein optimaler Podcast. Das heißt, ich höre den beiden gerne zu. Ich bin nicht immer ihrer Meinung, aber ich höre ihnen gerne zu, weil ich finde, sie gehen sehr, sehr sachlich ran. Na, er ist auch ein Lehrer. Mein Gott, wenn er es nicht kann, wer dann? Ja, und die sind so im Halbstundenbereich, das kann man gut hören. Also die Hörerschaft, die sollten eine sehr große Hörerschaft haben. Wir haben zum Beispiel eher hier mit unserer schweigenden Mehrheit, glaube ich, ich weiß immer nicht, was groß und klein ist, aber wir haben eine kleinere, das kann ich definitiv sagen. Aber mit 2 bis 3 Stunden Podcast, kann ich auch verstehen, dass das nicht jeder hören will. Also, aber die haben halt, und wo wollte ich also, ach, mit der Community. Das ist nicht viel, es sind 1500 Leute. Also man sieht diese Community, von der wir da reden, lass die mal, ich weiß nicht, 5000 Leute sein, das fände ich schon extrem viel, aber nur mal angenommen, es wären überhaupt 5000. Man müsste mal von den Dosen fischern, aber die geben ja nicht raus, wie viele Hörer sie haben, das würde mich mal interessieren, weil das dürfte in etwa die Community abdecken, schätze ich mal. Aber das ist das, was ich vielleicht noch gerade Community nennen würde. Und die befindet sich. Jetzt kommt so ein kompliziertes, das habe ich mir selbst gestern ausgedacht. Nein, ich habe mir die ganze Woche schon Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube aber, dass diese Community einerseits zwar relativ klein ist im Gegensatz zu der Gesamtcacherschaft, aber ich glaube auch, dass wenn diese Community keine Probleme machen würde, dass wir ganz schnell wieder raus aus den Problemen wären. Denn ich glaube, dass gerade diese Community hauptsächlich die Leute hat, die Probleme machen. Sorry, ich muss es mal so sagen. Und zwar viele von diesen Caches, die echt problematisch werden. Oder Cacher, die Probleme machen. Gucken wir The Rock an. Warum macht man The Rock? Klar, es ist eine Herausforderung, kann man so alles sagen. Aber man haut natürlich auch gerne auf die Kacke, indem man sagt, oh, der war ja oben. So, warum haut man gerne auf die Kacke? Weil man sich in dieser Community einen Namen machen möchte. Denn, in der Kescherschaft macht man sich eh keinen Namen. Da sind so viele unterwegs, die interessiert nicht, was in Logs stehen, die interessiert nicht, wer was gemacht hat. Die haben einfach Spaß, mal einmal im Monat rauszugehen, ein bisschen zu cachen, und mehr interessiert die an dem Hobby nicht. Also, ich glaube, wenn man so ein bisschen mal zurückstecken würde und nicht jeder versuchen würde, berühmt zu werden oder sich einen Namen zu machen, ich glaube, da würden wir ganz, ganz viel schon wieder eintüten und beruhigen können. Ich wie gesagt, ach Mensch, das wollte ich auch noch gucken. Ich habe heute einen Powertrail gemacht. Die werden ja mal so als Hauptproblem mit hingestellt. Ich finde die ja auch scheiße, aber ich muss ja die mal machen, damit ich weiß, wovon ich rede. Also, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich so viele Caches gemacht habe, obwohl ich den in der Hälfte abgebrochen habe, weil ich den so langweilig fand. Ich kann es gar nicht beschreiben. Aber was mir bei dem auffiel, ist wieder. Genau, der hat kaum Listening-Text. Aber ganz, ganz wichtig ist gleich der erste Satz auch noch extra eingerahmt. Dieses ist Norddeutschlands größte zusammenhängende Powertrail-Runde. Deswegen kriegt man immer noch kein größeres Geschlechtsteil. Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen muss. Aber genau, aber deswegen wird so ein Mist doch gelegt. Das wird doch nicht gelegt, weil es Spaß macht oder irgendwie Spaß, sondern nein, man möchte behaupten können, oh, ich habe hier die größte norddeutsche Runde gelegt. Was bin ich ein Held? Wie gesagt, ich habe das Ding heute abgefahren mit dem Fahrrad. Im Auto kommt man, glaube ich. Nee, man weiß gar nicht, ob man da hinkommt. Aber mit dem Fahrrad ist sowieso optimal. Da liegen wirklich alle 161 Meter ein Cache. Die Gegend ist sehr schön. Statistik angeht. Ja, John, ich gebe mal Zahlen und Statistik an. Ich habe von diesen, ich glaube, 147 Stück sind das, habe ich so vermutlich 95 gemacht und 81 Founds. Weil alle, die ich nicht in 5 Sekunden gefunden habe, habe ich liegen lassen. So langweilig waren die Dinger. Also, ich habe jetzt 81 mehr, ja. Statt 8200 habe ich jetzt irgendwie 8300. Ich bewege mich also weiter stabil im Nirvana. Zahlenmäßig jedenfalls. Aber es war mein Rekordtag. Ich habe noch nie so viele Caches an einem Tag gemacht. Und nachdem ich die auch alle gelockt habe, glaube ich auch nicht, dass ich nochmal so viele machen werde. Nee, also sorry, aber das war irgendwie schon absurd. Aber was ich dazu sagen wollte, die Dinger waren wirklich naturverträglich. Warum? Weil sie, na, aber dafür waren sie nicht regelkonform. Also, man muss sich das vorstellen, man fährt da man hält auf der Autobahnraststätte, da kann man das Auto abstellen und fährt von da mit dem Fahrrad los. Das ist schon ziemlich geil, das muss ich zugeben. Und dann ist wirklich alle 160 Meter ein Cache. Also nicht auf der Autobahn, aber man fährt dann ja von der Autobahn ab. Und, aber was für welche? Also, man kommt an Ground Zero, also die Koordinaten, und dann sucht man sich den größten Baum, der in der Nähe ist, und hinter diesem Baum steht die Dose. Und zwar ungetarnt. Eine einfache schwarze Filmdose. Wobei ich da wieder erwähnen muss, Filmdosen sind nicht wasserdicht. Oh, jetzt will John auch noch einen GC-Code haben. Ich nenne mal den von der ersten, die ich gemacht habe. GC 3 N wie Nordpol 6 M wie Martha T wie Theodor. GC 3N6MT. Und, also, man, wie gesagt, man fährt da lang. Eigentlich wollte ich die gar nicht sagen, weil ich will nicht noch Werbung für solche Runden machen, ehrlich. Eigentlich ist das Ding nicht mehr regelkonform, weil es ist ja überhaupt nichts versteckt. So, man hätte das Logbuch da auch an den Baum nageln können, wirklich. Und so sehen alle Dosen aus. Also, die stehen wirklich alle hinterm Baum. Das einzig Gute ist, wenn das erste Herbststurm kommt, ist diese Runde löst sich echt auf, weil die stehen da ungeschützt. Also die werden durch den ganzen Wald geweht dann. Ich glaube sowieso nicht, dass diese 147 Plastikdosen irgendwann irgendjemand wieder einsammelt. Da glaube ich an den Tag nicht dran. Da wurden auch schon wieder, man sieht auch in den Online-Logs, dass schon wieder welche gelockt wurden, die gar nicht da sind. Und dann hat er zwei, die liegen definitiv an den falschen Koordinaten. Der eine mitten im Wald, der andere ganz außerhalb. Ich habe den dann auf der Strecke trotzdem gefunden. Mit so ein bisschen Interpolieren konnte man sich vorstellen, wo der eigentlich hingehört. Und ich habe diese Runde gemacht, habe jetzt, wie gesagt, 81 mehr, ohne dass mir irgendwas geschwollen ist. Und boah, es war. Boah, ich glaube, wenn ich da drei Runden voneinander machen würde, würde ich das Hobby aufgeben. Weil das so, das. Boah. Also ich will die jetzt auch gar nicht schlecht machen. Wie gesagt, das ist heute im Podcast rein subjektiv. Aber um auch mal zu Gecko zurückzukommen. Also, das ist so ein Problem, was ich aber auch das ist für mich, das gehört so ein bisschen zusammen. Der Naturschutz und auch dieser völlig fehlende Respekt gegen alles andere. Das ist für mich alles eine Soße. Deswegen würde ich mir gerne nächstes Mal fast so einen wünschen, wenn man so ein Gecko-Event nochmal macht, dass man auch so ein bisschen, ach, Ethik ist so ein großes Wort und Respekt und, dass man so ein bisschen Benehmen, dass man vielleicht so einen Benimm-Workshop da mal einfach mit reinnimmt. Wirklich, wo man den Leuten einfach mal erklärt, Schwein ist nicht das richtige Wort, wenn du jemandem was mitteilen möchtest. Und Arschloch ist auch nicht förderlich für jede Diskussion. Ich glaube, ganz ehrlich, so doof das klingt, aber das wird manchen schon helfen. Ja, jetzt wird's auch langsam absurd. Okay, ich habe aber auch mich jetzt schon wieder heiß und dumm gesabbelt. Auch schon fast eine Stunde rum, dass ihr euch das anhören müsst. Jetzt geht Fußball zu Ende. Jetzt könnte ich eigentlich weiter labern. Nee, will ich aber gar nicht. Also, das Wichtigste habe ich jetzt, glaube ich, gesagt. Und wie gesagt, dieser Podcast ist nicht zu verstehen als, das ist das, nach dem sich alle auf der Welt richten müssen, sondern dieser Podcast ist zu verstehen als meine persönliche Meinung zur Konferenz und zum Inhalt der Konferenz. Deswegen jetzt auch diese Powertrail-Geschichte und ähnliches. Das gehört für mich thematisch schon dazu. Was ich will es einfach nochmal einmal zusammenfassen. Mir ging es einfach darum, auch mal so diesen Bogen zu schlagen und zu sagen, lasst uns nicht nur auf diesem Naturschutz rumreiten. Natürlich auch, das ist gar keine Frage, ich will den nicht schlecht machen. Aber lasst uns das Gesamtpaket angehen. Also als gerade wir Multiplikatoren, wenn die das jetzt hören, also andere Podcaster, Blogger und ähnliches, lasst uns doch mal versuchen, das Miteinander an sich einfach mal wieder auf so saubere Beine zu stellen. Und man muss mal wegkommen von diesem Denunziant, das ist einfach, sorry, das ist und bleibt Schwachsinn. Sondern, wenn einer Mistcash legt, dann muss man ihn mal anmelden. Und wenn das immer noch nicht einsieht, ja, dann muss ich halt auch mal mich an die Reviewer wenden. Das hat mit Denunziantentum dann nichts zu tun, sondern man muss einfach verhindern, dass so viel Schrott da draußen rumliegt. Und wenn wir das nicht tun, gerade auch wir Alten, ja, wer soll das denn sonst tun? Und lieber Sobo, falls du das mal hören solltest. Ich glaube ja wieder nicht, aber dein Freund John ist ja da. Überleg dir das nochmal. Ich weiß, du wolltest eigentlich nicht im Podcast, weil du nicht so gerne öffentlich über Hobby redest und auch überhaupt nicht magst, dass so viel über das Hobby geredet wird. Aber du siehst doch, wir sind eh in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Da kannst du auch nochmal was zu sagen. Und ich bin mir sicher, bei dir hören ein paar zu. Du bist ein alter, weiser Mann mit vielen Founds. Und du bist auch noch ein netter Mann. Also überleg dir das nochmal gut. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles erschlagen. Als ich von der Konferenz komme, dachte ich noch, oh, wenn ich da jetzt aber was sage über die Konferenz, das wird alles nur schlecht. Aber die Woche hat mir gezeigt, dass ein gewisses Umdenken da zu sein scheint. Auch dieser Hoch hinaus zeigt mir ja immerhin, dass gleich vier Mann SBA gelockt haben, also den Cash, den ich vorhin da meinte, wo wir kurz drauf geguckt haben. Und ja, dass doch so ein bisschen Umdenken da zu sein scheint. Und auch auf den anderen Medien lese ich schon ab und zu mal, dass das den Leuten, glaube ich, bewusster wird, dass man vorsichtig sein muss. Ja, jetzt habe ich so viel gesabbelt, fällt mir noch irgendwas ein. Der Chat ist vermutlich schon eingeschlafen. Fußball ist gleich zu Ende, Frankreich gewinnt 2:0. Schade, ich hätte es den Ukrainern ja gegönnt, aber es hilft ja nichts, ne? Der Bessere soll ja gewinnen. Wobei ich nicht mal weiß, wer der Bessere ist. Mein Fußball hat irgendwann vor 5 Jahren aufgehört, mich irgendwie zu interessieren, als ich die Namen alle nicht mehr aussprechen konnte. Ja, lasst uns versuchen, dem Hobby die richtige Richtung zu geben. Und alle, die das mal hören oder downloaden, dann hören. Und wie gesagt, Heckenländer schrieb, das wird nicht mit Selbstreinigung. Ich gebe dir grundsätzlich sogar recht. Wie gesagt, da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Aber ich gebe auch einigen recht, die mir auf der Konferenz gesagt haben, ja, aber wir können doch einfach nicht aufgeben. Und das stimmt, ich war schon viel zu sehr am Resignieren. Gestehe ich ein. Ja, man muss seine Fehler auch mal einsehen. Aber wenn ich die jetzt alle einsehe, sind wir noch eine Stunde dabei. Und das kann keinen Sinn machen. War wieder mal klasse, danke. Sowas höre ich immer gerne. Ich hoffe, das stimmt auch. Und schreibst du nicht nur aus Höflichkeit, um das jetzt schon zu üben. Ja, wie gesagt, alle, die es gehört haben, eigene Nase, da fängt man an. Hört euch wirklich, wenn ihr ihn sonst nicht hört, keine Ahnung, und ich lobe sonst auch andere nicht, aber hört euch auch mal bitte den Teufelstalk dazu an. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer es war. Lieber Teufel, ja, der letzte. Guckt einfach so um dieses Datum rum. Gestern oder vorgestern kam er raus. Ich habe ihn heute im Auto gehört. Der gefiel mir sehr gut dazu. Der brachte einfach so mal so ein paar Sachen auf den Punkt. Ja, 54 Minuten. Damit haben wir unser Soll erfüllt. Ich kann ja die Quote auch nicht zu sehr senken. Und freut euch, wir haben nächste Woche die Deichgräfin da. Ich glaube einfach, das wird ein spaßiger Abend. Ich habe sie jetzt gar nicht gefragt, ob sie ihren lieben Angetrauten, hätte ich fast gesagt, ihren Lebenspartner auch mitbringt. Das werden wir dann sehen. Ich hoffe ja. Und da werden wir dann bestimmt auch nochmal ein Stündchen schnacken. Und dann kommt ja auch bald Sommerpause. Aber das erzählen wir alles nächste Woche. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und einen schönen Abend noch. Jetzt kommt nochmal mein Jingle. Ja, und dann war's das. Bis dann. Vielen Dank auch nochmal, bevor ich das vergesse. Vielen Dank auch nochmal an den Chat, auch wenn es heute nicht so viele waren, die dabei waren. Ich find's live einfach geil. Auch wenn es im Prinzip diesmal gar nicht nötig gewesen wäre. Danke, danke fürs Zuhören. Zu Sendungsende. Ja, was soll ich sagen? Das sind dann immer so die Momente. Jetzt ist so Sendung durch. Ciao, Leute. Tschüss. Ja, John und Heckenländer, das waren heute fast die einzigen, die da waren. Kommentare waren heute nicht so viel. Naja, okay, ist auch Fußball. Ist immer schwierig im Fußball. Louis Seifer war ja auch nochmal da. Zumindest kurz. Spaß macht es trotzdem. Das sind immer die Momente, wo man sich fragt, oh, hat sich's gelohnt? Haben die Leute Spaß gehabt? Wo es echt immer ganz, ganz schwierig ist. Oder irgendwelche Posts für Nothing But Stones. Da wollen wieder welche hin. Mensch, Jungs, ich drücke euch die Daumen. Das ist ein Holländisch, das kann ich ja lesen. Da wieso hat der Notes gepostet? Oh, er hat es wohl geschafft. Oh, war wieder einer da. A lock found when we are back from our holiday. Cool, ich wünsche euch alles Gute. Nothing but Stones ist einfach genial. Gucken wir mal nach. 14 Zuhörer. Wow, das ist ja gar nichts. Das muss ich gestehen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich langsam so scheiße bin, dass es keiner mehr hören will. Oder ob es am Fußball lag. Ich hoffe, ich schieb's mal auf den Fußball. Denn der läuft immer noch, der ist gleich zu Ende. 2:0 für Frankreich. Ja, das sind immer so die Momente, wo man sich fragt, interessiert die Leute das überhaupt? Was machst du da? Ist das überhaupt sinnvoll? 14 Zuhörer ist echt, das ist schon bitter. Das ist schon dünn. Aber die Unsicherheit wird man, glaube ich, als Podcaster, naja, jedenfalls ich als Podcaster nie los. Und trotzdem gibt es nächste Woche die Deichgräfe und da haben wir bestimmt ganz viele Zuhörer wieder. Und jetzt beende ich auch die Konserve. Schön war's. Die hat jetzt natürlich sogar 1 Stunde 2 Minuten. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und jetzt mache ich auch Wochenende. Ciao, ciao.